sagst du nie, jetzt kommt zur Sache. Mach doch schneller, denn es auf den Punkt. Ich denk mir, was genau meinst du damit? Ich red mir doch den Mund hier rund. Ich würd gern sagen, dass ich dich mag. Vielleicht auch eigentlich viel mehr. Ich glaube, irgendwie steh ich auf Geschlechtsverkehr. Das dann zu direkt, sagst du, meintest du das wohl nicht? Mit auf den Punkt kommen direkt, irgendwie passt dir das heute nicht. Ich find das traurig, wirklich traurig, ich hab mir Mühe gegeben dabei. Ich schlaf wohl heute wieder allein. Wieder allein. Philosophisch bist du wohl nicht. Irgendwie ist das ein Arschgesicht. Bist du dir auch dabei, denk ich mir. Platz neben dir.